dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern, und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und da wird einmal ein Wunder. Keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern, dein Schicksal ist doch meins. Du bist mir fern und ich doch nicht fern, denn unsere Seelen ist da. Also muss dann ja auch zügen, das Pärmen am Bitschinchen. Ich liebe dich, wenn es Leben ohne Sinn für mich. Doch ich weiß mehr.